Der gefesselte Prometheus, Teil 2. Jo, welch Land, was Geschlechts, wen erblickt mein Aug all dort im Verhaft an dem Felsabhang, Unwettern ein Spiel? Ob welches Vergehens zehrt Strafe dich auf? Gib Kunde, wohin gramvoll in die Welt ich verirrt bin. Ach, ach, oh weh, schon wieder stupft mich die arme Wahnsinn des Argos Bild des Erdensohns. Wehr ab, o Erd, es schreckt mich der ganz umaugte Rinderhirt. Ich seh ihn, wie er einher da geht, mit dem Betrug im Blick, den nicht im Tode selbst verbirgt das Erdreich. Nein, aus der Tief, o weh mir, steigt er empor und jagt mich als ein Wild und scheucht mich lechzende daher durch des Gestads Kiessand. Und in dem Wachsverband ertönet sanft das stimmvolle Rohr mir Melodie des Schlafs. Weh, weh, o weh, wohin, wo, wo, wohin rafft mich fern die Irrwanderung? O denn warum, Kronos Sohn, o warum, was denn für Schuld an mir ahndend, hast du das Joch auferlegt solcher Qualen? Weh, weh, und im Bremsensturm mich ängsten die Elende, die Zerrüttete, plagst du also? Mit Glut sänge mich, in Erd hülle mich, gib den Meerscheusalen mich hin zum Fraß, wolle nicht den Wunsch mißgönnen mir, o Herr, genug ja hat Irrwanderung mich abgemüdet, und ich weiß nicht, welches Wegs ich der Qual entfliehen soll. Chorführerin, hast du der rindgehörnten Jungfrau Wort gehört? Prometheus, wie nicht gehört des wutgedrehten Mädchens Ruf, der in Achäiden, die dem Zeus anfacht, das Herz in Lieb und jetzt den langen, weit verirrten Lauf durch Heeres Groll gezwungen durcharbeiten muß. Jo, wie von dem Vater gibst du mir den Namen an? Sage mir, Dulderin, wer, o wer du qualvoller bist, der die Qualvolle mich so ungefehlt begrüßt und das gottentstürmende Gebrech benahmt, das mich ausdörrt, ins Herz bohrend mir Stachel rasendes Laufes, weh, weh, rastloser Sprung, abhungernde Machter, trieb sturmschnell mich daher nun, da der erboste Rachbeschluss mich fortzwängt, wo, wo die Unseligen, die, weh, weh, gleich wie ich, gequält sind? Auf, genau mir nun bezeichne, was mir bevor des Leids noch steht, was mir gebührt, was heilen kann die Qual. Zeige, wenn du's weißt, unverhüllt, gib der irrmatten Jungfrau Bescheid. Prometheus, dir sag ich deutlich, was dir Not zu lernen ist, nicht rätselhaft einwirrend, nein, in schlichtem Wort, wie einer billig gegen Freund aufschließt den Mund, der Feuer den Menschen gab, Prometheus schauest du. Jo, o der Gemeinwohl dargebracht den Sterblichen, Kraftheld Prometheus, wessenthalb so duldest du, Prometheus? Nur eben hab ich ausgeklagt um meine Not. Jo, nicht möchtest du gewähren mir nun dies Geschenk, Prometheus? Sprich, was verlangst du? Alles hörst du wohl von mir. Jo, verkünde, wer an diesen Felsschlund dich gekeilt. Prometheus, der Wille Zeus des Herrschers und Hephästos Arm. Jo, und welcher Übertretung Straf erleidest du? Prometheus, so viel zu offenbaren dir vermag ich nur. Jo, zu diesem nun, als Ende meiner Wanderung, sprich, welche Zeit einst nahet mir Unseligen? Prometheus, nicht wissen solches, mehr denn wissen, frommt es dir. Jo, und nicht entzeuch mir, was hinfort ich dulden soll. Prometheus, trauen, nicht aus Scheelsucht, weigr ich dir Willfahrung des. Jo, warum denn säumst du, alles auszukündigen? Prometheus, Missgunst fürwahr nicht, nur ich kränk ungern dein Herz. Jo, nicht sorge mein doch weiter, als mir selbst behagt. Prometheus, weil so dich lüstet, sei's gesagt, du höre denn. Chorführerin, noch nicht, ein Anteil solcher Gunst gewähr auch mir. Lass uns die Krankheit dieser erst einsehen genau, da selbst sie meldet ihr verderbenreich Geschick. Dann, was der Kampf ist übrig, lerne sie von dir. Prometheus, wohl, Jo, zeigst du jenen Dienst Gefälligkeit, da sie zumal noch Schwestern dir vom Vater sind. Denn auch beweinen und bejammern sein Geschick dort, wo gewiss man eine Mitleidsträne empfängt vom Kreis der Hörer, ist des Weilens würdig schon. Jo, nicht seh ich, wie euch ungehorsam sein ich darf. In klarem Ausspruch sollt ihr alles, was ihr heischt, vernehmen. Zwar des schon erwähnend fühl ich Scham des gotterregten Sturmes, und woher verderb der Wohlgestalt mich arme plötzlich überflog. Denn Nachtgesichte kamen stets hereingeschwebt in meine Jungfrauenwohnung und ermahneten mit glatter Red. O hochbeglücktes Mägdelein, was bleibst du, Jungfrau, länger, da die Ehe dir freisteht, die höchste? Zeus ja ist entbrannt für dich vom Pfeil der Sehnsucht, und der Kypris Einigung begehrt er. Du, o Mädchen, stoß nicht weg das Bett Kronions, nein, geh hin zu Lernas grasigem Quelltal, des Vaters Herden und Rindstallungen, dass sich des Gottes Auge satt sehen mög in Lust. Von solchen Traumgesichten ward ich jede Nacht umringt, ich Unglückhafte, bis dem Vater ich zu melden kühn ward dieser Träume Nachtbesuch. Gen Pytho drauf und nach Dodona sand er viel Orakelforscher auszuspähen, durch welcherlei Tat oder Wort ihm Götterfreundschaft wird erstrebt. Heimkehrten sie, ansagend zweifellautiger Aussprüch in unlösbare Rätsel eingewirrt. Zuletzt vernehmlich kam ein Spruch dem Inachos, der offenbar einschärfend ihm zuredete, mich auszustoßen fern von Haus und Vaterland, zu wildem Umschweif bis an den letzten Erdbezirk. Und woll er nicht, gluthell von Zeus her fahre dann ein Donner, gänzlich auszutilgen sein Geschlecht. Also bewegt durch Loxias Weissagungen trieb er hinaus mich und verschloss die Wohnung mir leidvollen leidvoll. Doch ihn zwang den Sträubenden das Gebiss Kronions durch Gewalt zu solchem Tun. Schnell jetzt verkehrt mir war Gestalt zugleich und Sinn durchaus. Gehornt nun, wie ihr seht, vom scharfen Stich der Bremse wund gestachelt, rannt in rasendem Aufsprung ich stürmisch zu Kerschneias lautrem Born und Lernas Anhöhn. Doch ein Stierhirt erdentsprost, unzahm im Jähzorn, Argos folgte mir mit vielgeäugtem Anschaun meiner Spur nachspähend rings. Unvorgesehen riss jenen plötzliches Grauen Geschick zum Lebensausgang, aber ich im Bremsensturm von der Götter Geißel werd ich Land vor Land gescheucht. Du hörst, was vorging, kannst du nun anzeigen, was nachbleibt der Mühsal, meld es, und nicht schmeichle mir mitleidig durch trughafte Reden, denn ein höchst schandbares Unheil, sag ich, ist Wort Künstelei. Chor. O weh, o weh, halt, o weh, nie, ja, nie mir träumt ich, dass solch ein fremdlautig Wort mir an das Ohr genaht, dass so unschaubare, so unerträgliche Peinigung, Marterung, Ängstigung mit zweischneidiger Spitz eiskalt mein Herz durchdrang. O weh, Schicksal, Schicksal, ich schaudre anzusehen das Leid der Jo. Prometheus, voraus beklagst du seufzend und des Schreckens voll. Enthalte dich, bis auch was nach ist, du gelernt. Chorführerin, sprich, lehre völlig, Leid erkrankte, ja erfreut's den Schmerz, der nach ist, klar im Geist vorherzuschauen. Prometheus, den Wunsch im Anfang habt ihr mühelos ausgewirkt durch mich, denn lernen wolltet ihr von jener erst, wie sie die Drangsal ihrer selbst darlegete. Hört weiter jetzo, welcherlei Unfälle noch vom Zorn der Heere dulden muß dies Mägdelein. Du aber, in Achäerin, schleus meine Red ins Herz, damit des Weges Endziel kund dir sei. Zuerst von hier aus nach der Sonnaufgang hinauf dich wendend, geh durch nie gefurchtes Ackerland, dann Skythenschwarm erreichst du, die ein Reisgeflecht zur Schwebewohnung sich auf rollendem Wagen bauen, umhängt mit Bogen und Geschoss ferntreffendem. Nicht nahe diesen, nein, den Fuß zum Meergeräusch des Felsgestades richtend, eil ihr Land vorbei. Zur linken Hand nun sind die Eisenhämmerer wohnhaft, die Schalüber, welche sorgsam scheun du mußt, unmildes Volk und unbesuchbar Fremdlingen. Zum Strom Hybristes kommst du, der wie der Name trotzt, ja nicht durchgeh ihn, denn er beut nicht Furt zum Gang. bevor hinauf du ganz gestrebt zum Kaukasos, der Berge höchstem, wo der Strom ausbraust den Schwall von der Kuppe selber, wann du dies sterngrenzende Berghaupt erklommst, dann musst du mittagwärts die Bahn hinunterwandeln. Dort der Amazonen her triffst du die Mannfeind, einst in Themiskyras Auen bestimmt zu wohnen, um Thermodons Flut, woher sie selbst des Wegs dich führen nicht ungern. Allwo des Salmydessos raue Bucht vorstarrt ins Meer, ungastlich Seglern, jedem Schiff stiefmütterlich. Jetzt am geengten Tor des Sees zur kimmerischen Landzunge kommst du, die getrost des Mutes rasch du musst verlassen und den Mäotissund durchgehen. So bleibt den Völkern immer da ein großer Ruf von deinem Durchgang und der Ort wird Bosporos nach dir benannt. Verlassen dann Europas Flur kommst du zum Erdreich Asia. Nun dünket euch der Götter Zwanggebieter allenthalben gleich grausam zu sein? Denn dieser Sterblichen er ein Gott zu nahen gelüstend, schwang er solch ein Irrsal ihr zu. Sehr herb, o Mägdlein, trafst du deines Ehebetts Brautwerber, denn was jetzt der Worte du gehört, das achte kaum noch deines Wehs Vorspiel zu sein. Jo, o weh, weh mir, o weh, Prometheus, schon wieder schreist du bang erseufzend, was doch tun wirst du, wann erst dein künftig Leiden du gehört? Chorführerin, noch mehr der Drangsal wirst du ihr ankündigen. Prometheus, ein wild emporgestürmtes Meer grauenhafter Qual. Jo, was frommt mir noch mein Leben? Warum nicht sogleich stürz ich mich selber hier hinab vom schroffen Fels, dass ich am Grund zerschmettert, all der Jammerlast mich schaffe ledig, besser ja tot sein mit eins, als alle Tag hinschmachten in Mühseligkeit. Prometheus, trauen, schwer ertrügst du meiner Drangsal Überlast, dem selber Tod sein nicht vergönnt ward vom Geschick. Dann wär aus solchem Jammer doch Erledigung. Nun aber ist kein Ende je mir abzusehen der Not, bevor Zeus seiner Zwangherrschaft entsinkt. Jo, ist je gedenkbar, dass der Macht entsinke Zeus? Prometheus, froh wärst du, glaub ich, dies Ereignis anzuschauen. Jo, wie könnt ich anders, ich von Zeus misshandelte? Prometheus, wo denn, das wahrhaft solches sei, drauf kannst du bauen. Jo, wer wird des Herrscherstabes ihn entwältigen? Prometheus, er selber durch selbsteignes Rates Unverstand. Jo, auf welchem Weg, erkläre, wenn's nicht missbehagt. Prometheus, solch Ehebündnis knüpft er, des ihn wird gereun. Jo, ein göttlich oder menschlich Band, sprich, wenn du darfst. Prometheus, was fragst du nicht, ja darf der Mund ausreden dies. Jo, und ist's die Gattin, die herab ihn stürzt vom Thron? Prometheus, ein Knab entsproßt ihr, dem an Macht der Vater weicht. Jo. Wird nicht vergönnt, ihm abzuwenden solch Geschick? Prometheus. Niemals, bevor ich aus den Banden bin gelöst. Jo. Wer aber wird dich lösen, wider Zeus Verbot? Prometheus. Von deinen Abkömmlingen einer muss es sein. Jo. Wie sagst du, wird mein Sohn Befreier dir vom Weh? Prometheus. Dein Sohn im dritten Gliede nach 10 anderen. Jo. Noch immer schwer verständlich ist dein Seherspruch. Prometheus. Auch wolle nicht nachforschen deinem Ungemach. Jo. Nicht mir die Wohltat vorgezeigt und dann entrückt. Prometheus. Von zwoen biet ich eine Red als Gabe dir. Jo. Lass sehen, von welchen, und die Wahl sei mir vergönnt. Prometheus. Wohlan, gewählt denn. Soll ich dir dein künftig Weh dartun in Klarheit, oder wer mich lösen wird? Chorführerin. Von beiden woll ihr eine Gunst und eine mir gewähren, nicht der Reden acht unwürdig uns. Ihr melde nun, was künftig durchzuwandern ist, und mir, wer einst dich löset, denn dies wünscht mein Herz. Prometheus. Weil ihr's denn fordert, nicht entgegen werd ich sein, euch anzusagen alles, was ihr noch begehrt. Erst, jo, meld ich deine Umschweifungen. Du in der Brust Gedächtnistäflein, schreib sie dir. Bist du den Strom durchwandert, der zwei Westen trennt, dann zu des Aufgangs Flammen heller Sonnenbahn, des Meers Geräusch durchstrebend, bis du hast erreicht die gorgoneischen Fluren von Kistene, wo sich Phorkys Brut gesiedelt, Jungfrauen hochbetagt, schwanfarbne Drilling, eines Augs teilnehmende, einzahnig, die nicht Helios je angeschaut mit Sonnenstrahlen, noch bei Nacht Selene je. Unfern die Schwestern jener, drei geflügelte Gorgonen, drachenzotig, grimm von Menschenhass, bei deren Anblick nie ein Mann fortatmen wird. Dies hab ich also dir gesagt zur Sicherung. Noch eine schwerlich angenehme Schau vernimm. Halt ja des Zeus schreihafte Hunde scharfes Mauls, die greif in Obacht, auch das Volk einäugiger Arimaspenschwärmer Frossen, die goldrollendes Gewall umwohnen längs des Plutonstromes Gang. Komm diesen Jahr nicht nahe, dann ein fernes Land erreichst du, jenes schwarze Volk an Helios Brunnquellen hausend, wo einherströmt Äthiops, an dessen Ufern wandle fort, bis du gelangt zu dem Niedersturz, wo hoch vom Byblosberg herab der Nilos gießt, die hehre schön trinkbare Flut, der wird dir nun Wegweiser ins dreieckte Land Nilotis, wo Danio jen Ansiedlung fern zu Gründen dir und deinen Kindern ward bestimmt. Wenn des dir etwas dunkel blieb und rätselhaft, so forsche nochmals und empfang ein klares Wort. Der Muße ward mehr, als ich wünsche, mir zuteil. Chorführerin. Hast du für die noch andres und Vergessenes zu melden übrig von des Verderbs Erwanderung, zeig an. Doch sprachst du alles, dann gewähr auch uns die Gunst, um die wir baten. Des gedenkst du wohl. Prometheus, sie hat das Endziel ausgehört der Wanderung. Jetzt, dass sie einseh, ungetäuscht zu sein von mir, was vor der Herkunft sie durchkämpft hat, zeig ich an, also bewährend meines Worts Glaubhaftigkeit. Doch langer Red, unnützen Umschweif spar ich mir und eil ans End hin deiner Welt durch Irrungen. Als du gelangt, nun zu der Molossa Blach gefüllt und um Dodonas steile Fels anhöhn, allwo den Sitz der Weissag hat, der Urtesprote Zeus, und welch ein Wunder, Eichen voll Beredsamkeit, von welchen du ganz deutlich und nicht rätselhaft wardst angeredet, als die Zeus glorreiche Braut sein sollt einmal, wenn des dir etwas schmeicheln kann. Da stach des Wahnsinns Stachel dich und längs des Meers gestarrt entflogst du bis nach Rheas großer Bucht, von wo dich stürmt ein vielgeschweifter Irrlauf. In ferner Zukunft wird der Busen jenes Meers, genau bemerk es, zu benahmt der Ionische, als deiner Fahrt Gedächtnis allen Sterblichen. Wahrnehmen hieran magst du meinen Sehergeist, dass er durchschaut ein Meeres, als am Tage liegt. Jetzt, was bevorsteht, meld ich euch und dieser da, fortwandelnd jenen erst verfolgten Redegang. Es liegt Canobos, eine Stadt am Landessaum, zunächst des Neilos Mündung und Andämmungen. Alldort von Neuem schenkt dir Zeus Besonnenheit, mit linder Hand dich streichelnd und anrührend nur, worauf von Zeus Anrührung namhaft dir ein Sohn entsproßt, gebräunt ganz, Epaphos, dem einst fruchten soll ringsher das Land von Neilos Überschwall getränkt. Des fünfter Abstamm, der mit 50 Sprossen blüht, der wird nach Argos wiederum ungerne gehen, ein Stamm von Jungfrauen, scheu vor blutsverwandter Eh der Vettern. Doch die Jüngling, aufgestürmt im Geist, gleich Falken, die den Tauben nach ganz nahe ziehen, sie treffen jagend eine Jagd unseliger Hochzeiten, denn ihr Leben hasst ein Eifergott. Pelasgerland nun hüllt sie ein, die Weibergrimm, gestreckt in nächtlich kühner Mordbelauerung, denn jedem Manne dämpft sein Weib den Odemzug, ihm tief ins Herzblut tauchend, ihr zweischneidig Schwert. O meinem Todfeind, wert ein solcher Brautgenuss, doch eins der Mägdlein schmelzt der Lieb inbrunst, das nicht sie morden will den Gatten, blöd und abgestumpft wird ihr der Vorsatz, und von zweien wählt sie eins. Man nenne zaghaft sie viel mehr als Blut befleckt. Aus ihr in Argos wird ein Herrscherstamm erblühen. Viel Wort erfodert's, ganz genau dies durchzugehen. aus solcher Saat nun siehe, sproßt der kühne Held, der Pfeilberühmte, der aus dieser Qual dereinst mich löset. Solch Geheimnis hat mir mütterlich des Urgeschlechts Titanin Themis aufgehellt. Wie aber und wo? Dieses braucht langwieriger Aussag und nichts, wenn du es hörest, frommt es dir. Jo, o des Leids, o des Leids, schon wieder ein Krampf in das Herz mir zuckt mit des Wahnsinns Glut und der Bremse Geschoss durchbohrt mich wie Brand. Angstvoll an die Brust schlägt pochend das Herz und im Kreislauf drehen sich die Augen umher. Abwärts aus der Bahn hin treib ich, gestürmt von dem Hauche der Wut, unmächtig der Zung und verworrene Wort anhallen sie dumpf in den Wogentumult des Entsetzens. Chor, Strophe. Weise ja war, der des zuerst geisthell sich besann und umher lautbar im Gespräch es verkündet, dass die Heirat nahe dem Stand in Gedeihn vorstrebet weit, dass nie nach Reichtumsfüll und verzärtelnder Pracht, nie nach hochansehnlicher Ahnengeschlecht sei der Lohnarbeiter sehnsuchtsvoll. Gegenstrophe. Nimmer und nimmer ich fleh's, ihr Möhren, soll euer Aug in dem Bette des Zeus mit Ruhen mich sehn als Genossin. Nimmer mög annahen mir ein Buhl, der den Lichthöhn dort entstieg. Mich graut, die Hochzeit fliehende Mädchengestalt anzuschauen, Zeus Braut, die gepeiniget wird, umgescheucht durch Heeres grauen Irrsal. Epodos, ist gleich nur die Verehelichung mir einmal, wie ungeschreckt ruh ich, und nie ein höherer der Götter wendt ein unentfliehbar Aug auf mich, unkämpfbar der Kampf, unwegsam der Weg, was doch möchte mir bevorstehen. Nicht ja seh ich, wie vor Zeus mächtigem Rat ich fliehen kann. Prometheus, einst wird fürwahr Zeus, hab er noch so starren Sinn, gebeugt in Demut, so zu knüpfen trachtet er ein Ehebündnis, das ihn selbst aus Zwang, Gewalt und Thron in Dunkel niederstürzt. Und der Vater Fluch des Kronos, dann vollkräftig wird er ausgeführt, den der geflucht hinfallend vom uralten Thron. Wie solch Geschick nun abzuwenden, keiner wohl der Götter könnt ihm's außer mir verkündigen. Ich aber weiß das und den Weg. Drum sitzt er nun dort selbst gefällig und auf hohen Donnerschlag getrost, entschwing er jedem Arm gluthell Geschoss, denn nichts vermag ihm dies zu helfen, dass er nicht hinfalle ruhmlos einen unheilbaren Fall. Solch einen Kampfheld jetzo rüstet er mit Kraft sich selber selbst, ein schwer bekämpfbar Ungeheuer, der mehr wie Blitz machtvolle Wetterflamm ersinnt und laut den Donner überhallendes Kraftgedröhn, der auch das Meergraun, jene landerschütternde dreifache Gabel, Poseidaons Speer zerschellt. Anprallend nun an solch ein Unheil lernet er, wie gar ein anders Herrscher und dienstbarer Knecht. Chorführerin, was dir so einfällt, schüttet deine Zung auf Zeus. Prometheus, ja, was erfüllt wird, sag ich, und was Wunsch mir ist. Chorführerin, erwarten darf denn einer Herr zu sein von Zeus? Prometheus, und schweres Leid aufhalten muß er, mehr denn meins. Chorführerin, wie? Nicht erbebst du solche Wort umherzustreuen? Prometheus, was fürchten sollt ich, welchem Tod nicht ward verhängt? Chorführerin, doch möcht er Mühsal dir verleihen, schmerzhafter noch. Prometheus, das mag er tun, nichts kommt ja unerwartet mir. Chorführerin, wohl ziemt's vor Adrasteia sich demütigen. Prometheus, fleh an, verehr ihn, schmeichle dem Machthaber fort. Mir ist so wenig dieser Zeus achtbar wie nichts. Schallt er und wallt in diesem kurzen Raum der Zeit, wie's ihm behagt. Nicht lange währt sein Götterreich, doch seht, Konions Läufer, ja, erblick ich dort, der flink dem jungen Oberherrn Botschaft bestellt. Wohl jetzt was Neues anzumelden, kommt er her. Hermes, die schlauen Klügling, dich in Barschheit überbarsch, der Frevel übt an Göttern, der das Taggeschlecht zu Ehren hob, dich Glutentwender, red ich an, der Vater heißt dich, was du pratst von Elischung, kundtun, wodurch er seiner Macht entstürzen soll. Und dieses musst du nicht verblümt noch rätselhaft, nein, klar durchweg ansagen, dass du doppelten Hergang, Prometheus, mir ersparst. Wohl siehst du ja, Zeus wird durch solches nimmermehr besänftiget. Prometheus, vornehm ertönend und des Übermutes voll ist deine Rede, wie des Götterfrönlinges. Neulichst, ihr Neuen, waltet ihr und dünket euch gramloser Burghöhnsiedler. Hab ich nicht daraus zwiefache Zwanggebieter abgestürzt erkannt? Den dritten, der nun schaltet, werd ich auch ersehn, schmachvoll gestürzt und schleunig. Dünk ich dir vielleicht zaghaft und bebend vor der neuen Götterschar? Viel dessen trauen und alles fehlt mir. Du wohlan des Wegs, den du gekommen, trabe rasch zurück, denn du erfährst nichts, was du willst ausspähn von mir. Hermes, durch solcherlei Selbstdünkel hast du schon zuvor in dieses Unglück selber dich hineingesteuert. Prometheus, für deine Dienstpflicht brächt ich mein Unwohlergehen, rund dir erklärt sei's nimmermehr zum Tausche da, denn besser acht ich diesem Fels dienstpflichtig sein, als Zeus dem Vater angeschmiegt zu Boten treu. Also zu trotzen ziemt es gegen Trotzende. Hermes, behaglich scheint's in diesem Zustand, fühlst du dich. Prometheus, behaglich? Ha, solch ein behaglich Wohlgefühl sei meinen Feinden, dich zugleich mit eingezählt. Hermes, auch mir denn etwa legst du dein Geschick zur Last? Prometheus. Mit schlichtem Wort auf alle Götter trag ich Hass, die mir für Wohltat Böses tun so ungerecht. Hermes, du rasest, hör ich, krankend an nicht schwacher Wut. Prometheus, krank sei ich, wenn ja kranket, wer die Feinde hasst. Hermes, erträglich wärst du nimmermehr im Wohlergehen. Prometheus, weh mir. Hermes, dem Zeus ist dieser Ausruf unbekannt. Prometheus, bekannt mit allem macht die Zeit die Altende. Hermes, und siehe, doch nicht weise sein erlerntest du. Prometheus, nicht angeredet hätt ich sonst dich Frönenden. Hermes, es scheint, du wirst nichts sagen, was der Vater heischt. Prometheus, als Schuldner wohl abtragen, sollt ich ihm den Dank. Hermes, Hohnreden trauen, wie einem Knaben beutst du mir. Prometheus, du nicht ein Knabe, nicht sogar noch alberner, wofern du etwas auszuforschen wähnst von mir? Nicht gibt es Machter, nicht so schlaue List, wodurch mich Zeus dahintreibt, solches auszukündigen, eh er mir ablöst dieser Band Unwürdigkeit. Demnach geschleudert werde Blitz in Lichterloh, weiß schwingig, tob ihm Flockensturm und Donnerhall aus dem Grund, der aufrühr alles und durchrüttele. Mich beugen wird nichts dessen, dass ich sage nur, durch wen er muss abstürzen vom Zwangherrschertum. Hermes, betrachte doch, ob dies dir Rettung bringen kann. Prometheus, betrachtet längst schon, ward es und wohl überlegt. Hermes, o fasse Herz, du Eitler, fasse Herz einmal, dass dieses Elends Überlast du recht bedenkst. Prometheus, du lärmst umsonst mir, gleich der Wog Ermahnungen einfallen lass dir's nimmer, dass ich hier vor Zeus Ratschluss erbangend mich wie ein Weib demütige und dringend anflehe ihn, der ganz Abscheu mir ist, mit frauenhaft erhobnen Händumwendungen zu lösen mich der Bande, das sei ferne mir. Hermes, mit vielen Worten scheint es, red ich hier umsonst, denn dich besänftigt nimmer, noch erweicht mein Flehn. Nein, ins Gebiss einknirschend, wie ein neugejocht Rossfüllen, kämpfst und widerstrebst dem Zaume du. Jedoch im Willtun zeigst du Schwäch und Unverstand, denn selbst Erhebung dessen, der nicht weise denkt, selbst für sich selber kann sie nichts und weniger. Betrachte, wo nicht meinem Worte du gehorchst, welch ein Orkan dich, welches Wehs dreifache Flut hascht unentfliehbar. Denn zuerst den zackigen Abhang mit Donnerschlägen und des Blitzes Strahl zerspaltet hier der Vater. Tief dann deinen Leib birgt er im Abgrund, wo dich felsenarm umfahn. Wann langer Zeiten Länge nun du ausgeharrt, dann kehrst du nochmals an das Licht. Doch siehe, Zeus beschwingter Hund, der mordgefleckte Aar, In Gier wird der enthacken deinem Leib großklumpig Fleisch, ein Gast, der ungeladen naht den Tag hindurch und die schwarzbenagte Leber dir wegschmausen wird. So harter Drangsal Ende nicht erwarte du, bevor ein Gott als Stellvertreter deiner Qual erscheint und kühn in Hades unbesonntes Reich eingeht und zur nachtfinstern Kluft des Tartaros. Drum wohlgerat schlagt, keineswegs ersonnen ward die Drohung, sondern sehr im Ernst verkündiget. Denn Lügereden nicht verstehet das der Mund Kronions. Nein, auf jedes Wort folgt Tat, demnach schau um dich her nachdenkend, und dein Selbstgefühl vor Wohlberatung wert zu achten, hüte dich, Chorführerin. Uns wahrlich dünkt nun Hermes nichts Unzeitiges zu reden, denn er heißet dich vom Selbstgefühl ablassend nachspähen, weisen Wohlberatungen. Folg ihm, dem Weisen ist ja Schmach, Irrwege gehen. Prometheus, als kundigem Traun hat Botschaft mir laut jener getönt und empfängt Unbill von dem Feinde der Feind, nicht missziemt das. Wohlan denn, auf mich schlag oben herab, wie mit Zacken umlockt, Glutstrahl, das weit von dem Donner die Luft sei reg und im Zug an rasender Wind und die Erd aus dem Grund mit der Wurzelung selbst wühl auf der Orkan, auch des Meerabgrunds raubrandende Flut, Sturm hoch er empor zu des Äther Gestirns regsamer Laufbahn, in den grauen Schlund dann zu des Tartaros Nacht tief, schwing er hinab mir den Leib mit des Zwangs umwirbelndem Schwung. Gleichwohl nie schafft er den Tod mir. Hermes, so wahrlich, ja so, wie des Wahnsinn Traums Irrmeinung und Red, ist das dem Gehör. Was fehlt ihm denn am Verrücktsein noch? Kann der auch bedrängt nachlassen in Wut? Zum Chor. Wohlauf denn ihr, die des Manns Trübsal, ihr mitleidsvoll anschauet, o weg aus diesem Bezirk weicht anderswohin, dass nicht euch den Geist taub schlage sofort das Gebrüll unmäßiges Donners. Chor. Gib andere Red und ermahne mich so, dass folge mein Herz, denn Traun, nicht wohl ist erträglich das Wort, das du herzogst da. Was heißest du mich, unedles Begehn? Ausdulden mit ihm, was da kommt, will ich. Denn ich habe Verrat tief hassen gelernt. Kein Unheil ist, dass ich mehr anspiehe mit Abscheu. Hermes, nun denn, so gedenkt, was ich melde zuvor, und nicht, wann des Wehs Jagdzug euch ereilt, klagt an das Geschick. Auch sagt niemals, dass Zeus euch, eh ihr vorher es gesehen, in Verderb hinwarf. Nein, wahrlich, ihr selbst euch selber vielmehr. Wohl wissentlich ja, ohn hastigen Ruck, ohn heimliche List, seid bald in des Wehs unlösbares Netz ihr gewirkt, durch eigene Torheit. Prometheus, Ja, nun in der Tat, nicht ferner im Wort, auf schwankte der Grund. Dumpfiges Anhalts brüllt Donnergeroll schon her, und es zuckt aus Gewölk gluthell der geschlängelte Blitz und Staub drehen hoch Sturmwirbel empor. Ja, es toben der Wind allseitiger Hauch aufeinander daher zu des Aufruhrs wild an schnaubendem Kampf, und zusammengemengt ward Äther und Flut. So prallt es auf mich, das Getümmel von Zeus, hergrausend mit voll sichtbarer Gewalt. O Mutter der Welt Ehrfurcht, und o du Äther des Lichts, Umroller dem All, schaut, welch Unrecht ich bestehen muß.